soll ich aus dir machen, Ephraim? Was soll ich aus dir machen, Ephraim? Soll ich dich schützen? Soll ich dich Adam aus dir machen und dich wie Zeboim zu richten. Mein Herz ist anders Sinnes. Mein Herz ist anders Sinnes. Mein Herz ist anders Sinnes. Anders Sinnes. Mein Herz ist anders Sinnes. Mein Herz ist anders Sinnes. Barmherzigkeit ist zu brüchig. Meine Barmherzigkeit ist zu brüchig. Ist dich zu brüchig, zu brüchig. Meine Barmherzigkeit ist zu richtig zu brüchig.